Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Am Donnerstag laufen in den Kinos neue Filme an und unsere Filmredaktion hat aus den vielen Neuheiten zwei ausgewählt. Der Kritiker Jörg Taschmann hat beide gesehen. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Das Mädchen, das lesen konnte, ist ein wunderbar erzählerisch klingender Titel für einen Film, der uns zeitlich ins Frankreich des Jahres 1851 versetzt. Napoleon III. Hat sich zum Kaiser geputscht, Männer werden verschleppt und in die Armee gezwungen. Es gibt Dörfer, in denen plötzlich Männer völlig fehlen. Marine Francin, die Regisseurin, schaut auf so ein Dorf, in dem Männer fehlen, in der Provence. Wie kommen denn, Jörg Taschmann, die Frauen im Film klar damit? Also sie nehmen praktisch alles in die Hand. Da gilt es natürlich erstmal die Ernte einzubringen, einfach die Dinge des Alltags zu tun. Das klappt auch ganz gut. Aber nachdem über ein Jahr vergangen ist und die Männer immer noch nicht wiedergekommen sind und keiner genau weiß, wann sie kommen und dieses Dorf so ein bisschen abgelegen ist, machen sie sich natürlich auch Gedanken über ihr Fortbestehen, das Fortbestehen des Dorfes. Es gibt mehrere junge Frauen, die gerne Kinder bekommen möchten, die gerne schwanger werden möchten. Andere Frauen fehlt auch einfach der Mann. Und dann gehen sie so einen Pakt ein und sagen sich, also wenn hier ein Fremder vorbeikommt, dann halten wir den bei uns im Dorf und der gehört dann quasi allen Frauen. Das ist so ein bisschen diese Geschichte. Und das Interessante daran ist, das klingt jetzt natürlich sehr utopisch und irgendwie, als ob man sich das heute in MeToo-Zeiten ausgedacht hat, aber Marine Francin hat ein Buch adaptiert, das angeblich im 19. Jahrhundert geschrieben wurde und wo die Autorin verfügte, dass es erst Jahre nach ihrem Tod erscheinen darf. Also irgendwo anonym, nun weiß man nicht genau, wie authentisch diese Geschichte nun wirklich ist. Und wie wichtig ist der historische Kontext zu dieser Geschichte? Der ist am Anfang des Films durchaus interessant, weil man diese Epoche auch in Frankreich total vergessen hat, dass plötzlich mitten im 19. Jahrhundert dieser Putschist Napoleon mit ziemlich drakonischen Methoden dafür Ruhe und Ordnung gesorgt hat und eben dann auch die Männer gnadenlos abgeschleppt werden. Und Marine Francin, mit der ich auch ein Interview geführt habe, hat mir das dann auch bestätigt, hat gesagt, das ist eigentlich etwas, worüber wir in Frankreich überhaupt nicht mehr reden. Das will man gar nicht mehr so wahrhaben, dass es das mal gegeben hat. Die Frage, die sie sich natürlich immer gestellt hat, ist, wie authentisch möchte sie sein? Möchte sie wirklich nur Geschichte nachstellen oder ist das irgendwo auch eine zeitlose Geschichte? Und da ging es ihr in erster Linie darum, mit gewissen Klischees auch zu brechen. Et en fait, les gens à cette époque-là, notamment dans un peu plus dans le sud de la France, ils avaient des vêtements très colorés et beaucoup de motifs, beaucoup de aussi de lignes. Im Süden Frankreichs trugen die Menschen sehr farbige Kleidung mit vielen Motiven. Das war für mich eine echte Überraschung. Daher wollte ich, dass mein Film mit Klischees bricht, einen anderen Blick auf diese Zeit wirft. Deshalb habe ich die Farben auch verstärkt. Es sollte stimmig sein, aber keine Dokufiktion über das Leben Frankreichs auf dem Lande im frühen 19. Jahrhundert werden. Mais je suis pas là pour faire un docu-fiction sur la vie paysanne. C'est vraiment pas ça le propos, quoi. Ja, und obwohl sie sagt, dass sie keine Dokufiktion drehen wollte, ist es ihr gerade, wenn es um diese Erntebilder geht, sie ist da wirklich in Museen gegangen, hat sich wirklich diese authentischen Dreschflegel und so geholt und so hat man das Gefühl, in so einer anderen Zeit gelandet zu sein. Und mich hat der Film sehr, sehr fasziniert, weil er großartige Bilder irgendwie hat und trotzdem irgendwie auch so eine Geschichte erzählt, die einem wirklich nahe geht. Klingt vor allem so, als wäre das ein sehr, sehr sinnlicher Film. Ja, das ist ihr sehr gut gelungen. Also man spürt dieses Begehren, die hüpfen auch jetzt nicht sofort in die Kiste, sondern das bahnt sich so ein bisschen an. Und auch wenn sie dann ihre Lust entdeckt und dieser Jean, der dann also ihr erster Liebhaber wird, der ist jetzt auch ein ziemlich sensibler Mann, der also auch schon Erfahrungen mit Frauen hat. Und das wird alles sehr schön gefilmt. Das hat man ja selten im Kino, dass Liebe oder Liebesspiele so gefilmt sind, dass man als Zuschauer sich nicht fremdschämt, sondern da irgendwo auch mitgehen kann. Mein liebster Stoff, das ist der zweite Film, über den wir reden, so heißt der Film einer syrischen Regisseurin, die seit 2012 in Frankreich lebt. Die Geschichte setzt 2011 ein, im Mittelpunkt steht eine junge Frau. Was für einen Charakter hat sie? Also Nala, die ist so mit 20, ziemlich rebellischer Charakter. Sie verkauft Klamotten irgendwo in Damaskus in so einem edlen Geschäft, wo dann so die Elite der Stadt, wahrscheinlich des Assad-Regimes, Leute, die sich gut arrangiert haben, die gut verdienen können, die sich westliche Klamotten leisten können, hingehen mit ihren gelangweilten Kindern einkaufen. Und sie soll praktisch eine arrangierte Heirat eingehen. Da kommt einer, der schon in Amerika lebt, der eigentlich nie in Syrien gelebt hat, mit seinen Eltern und hält da um ihre Hand an. Aber der ist unglaublich schüchtern und linkisch und sie ist unglaublich schroff und direkt. entdeckt und verstört diesen jungen Mann dann eigentlich. Und dadurch heiratet er dann lieber ihre jüngere Schwester, die angeblich auch noch viel hübscher ist, aber eben auch die einfachere. Und Nala akzeptiert das aber nicht so recht und geht dann so ihre eigenen Erkundungen ein, was ihre eigene Lust und auch ihre eigene Sexualität angeht. Dieser Film spielt ja nun kurz vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Der Alltag natürlich rückt da auch in den Vordergrund. Gelingt das stimmig und überzeugend? Durchaus, weil dieses Haus, in dem sie wohnen, in diesem Haus, wo das alles spielt, das ist wie so eine Insel in dieser Stadt, in der es rumort. Es werden aber ständig Nachrichten gehört. Man weiß ständig, da ist was los. Man sieht auch immer wieder in dem Film, vor allem gegen Ende des Films, dann eben Dokumentaraufnahmen aus der damaligen Zeit, auch wie brutal Demonstranten zusammengeprügelt, auch erschossen worden sind. All das spielt durchaus eine Rolle. Aber der Kunstgriff der Regisseurin ist eben, dass sie uns jetzt kein hartes, realistisches Drama erzählt hat, sondern ihr Augenmerk gilt wirklich verschiedensten Frauen auf verschiedenster Generation. Auch die Mütter spielen eine Rolle. Eine Nachbarin zieht ein, die die Mutter sein könnte von dieser Nala, aber ganz unangepasst ist. Dann stellt sich heraus, dass sie praktisch eine Art Bordell in ihrer Wohnung etabliert hat. Und Nala, die sowieso so neugierig ist auf den ersten Mann, auf die ersten Berührungen, die beobachtet das fast als eine Voyeuristin, was da so in diesen Zimmern vor sich geht. Und wie setzt die Regisseurin diesen großen Komplex Sexualität, ja, und auch weibliche Selbstbestimmung in Szene? Sie evoziert sehr viel, also man schaut oft in Räume rein, man sieht da nicht viel, aber es ist keinesfalls prüde, also es ist keinesfalls jetzt so für den arabischen Markt gemacht, dass man irgendwie keine Haut sehen darf. Deswegen fand sie beispielsweise auch keine syrische Hauptdarstellerin für diesen Film oder eine in Frankreich lebende Syrin, sondern es ist eine Libanesin, eine Franco-Libanesin, die dann beispielsweise die Hauptrolle spielt. Aber auch hier beide Filme sind ja von Frauen gemacht und beide schaffen es wirklich, Sinnlichkeit und Erotik auf eine sehr subtile und trotzdem nie prüde Art und Weise zu zeigen. Das verbindet nun zufälligerweise diese beiden Filme, die beide sehr gelungen sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mein liebster Stoff und das Mädchen, das lesen konnte. Diese beiden in Frankreich produzierten Filme starten morgen in den Kinos. Jörg Taschmann kann beide empfehlen. Besten Dank dafür. Gerne.